Begegnung auf der Pusta von Pedefie. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Begegnung auf der Pusta von Pedefie. Glatt ist die Pusta, wie ein Teich. Darüber fährt ein reicher Wagen, mit dem vier Rosse vorwärts jagen, ins Joch gespannten Blitzen gleich. Doch plötzlich bleibt die Kutsche stehen, sind ihr die Pferde durchgebrannt? Steckt ihr vielleicht ein Rad im Sand? Nein, keins von beidem ist geschehen. Da steht der Pustas Sohn, der Räuber, als wüchs er jählings aus der Erde. Drum ist der Wagen festgewurzelt und bäumen sich die scheuen Pferde. Schon ist die Flinte losgeschnallt, da hört er einen schwachen Schrei. Er meint, dass es ein Vogel sei und horcht und macht noch einmal Halt. Dann blickt er zu dem Kutschenschlag hinein. Da drinnen, also ist das Vögelein, ein junges Weibchen, eine weiße Taube, sitzt angstvoll zitternd in dem Wagen. Erbarmen, ruft sie, und wird weiter flehen, wollt ihr die Stimme nicht versagen. Der Räuber blickt sie feurig an und spricht: Ich tu euch nichts zuleide, edle Frau, ihr könnt von hinnen ziehen, ich halt euch nicht. Nur eins sei mir gewährt, bevor ihr weiterfährt, erlaubt mir, dass ich euch ins Auge schau. Sie sah den Räuber an mit Zagen, der gierig ihre scheuen Blicke trank. Noch eine Bitte möcht ich wagen, gebt mir die Hand. Ihr tut's? O habet Dank. Jedoch, nun tut mir nur noch eins zulieb. Ein letztes, dann zieht hin in Frieden. Nur dieses sei mir noch beschieden. O küsst mich, küsst den armen Wegedieb. Es rötet sich ihr Angesicht. Macht Zorn, macht Scham es so entbrennen? Was es auch sei, nur Zorn sei's nicht. Nicht also wollen wir uns trennen. Tut ihr's nicht gern, leist ich Verzicht, denn so ein unfreiwilliger Kuss, den man sich erst erzwingen muß, ist wie eine Traube, die man unreif bricht. O, edle Frau, Gott mög euch segnen, lebt wohl, vergesset dies Begegnen, vergesst den armen Räuber, der euch, hier stockte er, doch fühlt sein Ross den Druck der Sporen, dass es verwegne Sprünge macht und hat sich bald im Feld verloren, stellt seinen Lauf nicht ein vor Nacht. Ende von Begegnung auf der Pusta von Pedefie.